Das hatten sich die beiden wohl ganz anders vorgestellt, der deutsche Bundeskanzler und der amerikanische Präsident. 40 Jahre Bundesrepublik und 40 Jahre NATO, das sollte eigentlich Anlass zum Feiern und zur Genugtuung sein. Aber statt Glückwunschadressen wechseln Helmut Kohl und George Bush nun schon über Wochen Briefe besorgten Inhalts. Unversehens, doch nicht von ungefähr, sind beide miteinander in einen Konflikt geraten. Es ist ein Konflikt der Interessen und in solchen Konflikten hört, das ist wie beim Geld, die Freundschaft auf. Wer glaubt, man streite nur um Modernisierung und Aufstellung von Kurzstreckenraketen, sieht lediglich das Symptom, nicht den Kern der Auseinandersetzung. Sie ergab sich fast mit der Zwangsläufigkeit eines physikalischen Gesetzes. Warum? Die NATO wie die Bundesrepublik sind beide Produkte des Kalten Krieges. Schnell errichtete und wirksame Bollwerke gegen akute und konkrete Bedrohungen durch die Sowjetunion. Wenn im NATO-Bündnis auch die Maxime der Gleichheit aller gilt, so sind einige Mitglieder doch gleicher als die anderen. Die Lage der Bundesrepublik ist jedenfalls, gemessen an der aller anderen, unvergleichlich. Warum? Als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches trägt vor allem sie, und nicht etwa die DDR, auch die Altlasten, einschließlich und nicht zuletzt die des sogenannten Dritten Reiches. Die Bundesrepublik ist zudem nur ein Teilstaat, der sich aufgerufen fühlt, die Trennung vom anderen, unfreien Teil Deutschlands zu mildern und eines Tages gänzlich aufzuheben. Diese Zielsetzung ist übrigens vom Bündnis ausdrücklich anerkannt. Zugleich ist die Bundesrepublik durch ihre geografische Lage als Frontstaat am unmittelbarsten bedroht und als Nicht-Atommacht im Besonderen auf den Schutz der Supermacht USA angewiesen. Aus der Summe dieser Besonderheiten ergab sich für die deutsche Außenpolitik bisher eine doppelte Konsequenz. Die eine, durch eigene militärische Anstrengungen das Bündnis bei Kraft und die USA bei Laune zu halten. Die zweite, jede realistisch erscheinende Chance zur Entspannung zu nutzen, ja auf Entspannung zu drängen. Denn die Erfahrung lehrte, dass nur Entspannung auch Entlastung bedeutet. Welche der beiden Konsequenzen jeweils Vorrang genoss, ergab sich aus der Lage und ihrer Einschätzung durch den jeweiligen Kanzler. Adenauer protegierte eine Politik der Stärke, Brandt betrieb aktive Ostpolitik. Schon Brandts Politik wurde in Washington mit Argusaugen verfolgt. Dass nun diese Politik von einem CDU-Kanzler fortgeführt und auf Drängen seines Außenministers sogar forciert wird, muss die USA irritieren. Man wittert Untreue, Hysteriker in Washington beschreien sogar schon deutschen Verrat. Sie vermögen sich nicht aus einem statischen Denken zu lösen, so als bedeute Geschichte nicht immerwährenden Wandel und als seien die Ergebnisse des Welt- und des Kalten Krieges festgeschrieben für alle Ewigkeit. Sie erstarren vor Gorbatschows Initiativen wie das Kaninchen vor der Schlange, dem Symbol tödlicher Verführung. Die Bundesregierung erkennt durchaus die Risiken in dem atemberaubenden Prozess, wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der ersten großen, wegweisenden Rede nach seiner Wiederwahl die Vorgänge in Osteuropa bewertet hat. Aber die Bundesregierung übersieht auch nicht die Chancen und sie darf sie auch nicht übersehen. Denn deren Wahrnehmung liegt in mehr als nur im deutschen Interesse. Dieser Prozess in Osteuropa eröffnet die Chance zu mehr Selbstbestimmung, zu mehr Menschenrechten und zu mehr Freiheit. Mehr Freiheit aber bedeutet auch mehr Frieden und mehr Frieden bedeutet mehr Sicherheit. Wer es vergessen haben sollte, es sind dies die Ideale des Westens und seines Bündnisses. Wenn die Bundesrepublik gegenüber dem Wandel in Osteuropa, so vor allem in Ungarn und in Polen, in eine Schlüsselrolle geraten ist, so aus zwei Gründen. Einmal bildet sie aus geschichtlicher Tradition, aber auch als die bedeutendste Wirtschaftsmacht Europas für diese Staaten den wichtigsten Ansprechpartner. Zum anderen aber sieht sie sich alleingelassen bei der Erfüllung einer Aufgabe von wahrscheinlich epochalem Rang. Sie darf sich darin nicht beirren lassen, auch wenn es die Verbündeten, voran die USA, irritiert. Das Sowjetreich übt sich derzeit in Demokratie und Föderalismus mühselig zwar und auch nicht ohne Gefahr in Separatismus abzugleiten, wie die Vorgänge im Baltikum oder auch in Georgien zu belegen scheinen. Die bange, nicht unberechtigte Frage lautet also, bekommt Michail Gorbatschow den von ihm selbst eingeleiteten Wandel in den Griff und wie weit ist der Westen bereit, ihm dabei durch politisches Entgegenkommen zu unterstützen? Die Vorgänge in der Sowjetunion kommentiert Eberhard Schulz. In Moskau läuft seit Donnerstag ein unerhörtes Spektakel, die erste Tagung des neu gewählten Kongresses der Volksdeputierten. Die Sowjetbürger können die Auseinandersetzungen, die sich vor dem Plenum der mehr als 2000 Abgeordneten abspielen, am Fernsehschirm verfolgen. Das Interesse daran ist freilich begrenzt. Zu viele Enttäuschungen hat der schleppende und widersprüchliche Prozess der Perestroika bisher gebracht. Die Stimmung ist zudem wegen der immer schlechter werdenden Versorgung mit lebenswichtigen Konsumgütern gedrückt. Wen regt es da noch auf, wenn der Volkskongress eine wichtige Etappe auf dem Weg zu Rechtsstaat und Demokratie markiert? Eben darum aber geht es. Aus dem Volkskongress soll mit dem obersten Sowjet ein Parlament hervorgehen, das endlich wieder ordnungsgemäß Gesetze berät und verabschiedet, auf die sich der Bürger verlassen kann. so hofft man es wenigstens. Für Gorbatschow geht es dabei um noch mehr. Er will mit dem neu gewählten Organ eine Art Gegenmacht gegen den etablierten Funktionärsapparat schaffen. Und zwar auf allen Ebenen, vom obersten Sowjet an der Spitze des Staates abwärts bis zu den lokalen Sowjets der Gemeinden. Listig hat er vorgeschlagen, dass die Parteichefs auf allen Ebenen für den Posten des Vorsitzenden ihres Sowjets kandidieren sollen. Freilich wollte er damit nicht so sehr ihre Macht befestigen. Er dachte an das Gegenteil. Wenn nämlich ein Parteisekretär bei der Wahl zu seinem Sowjet durchfallen sollte, so ließ er erkennen, dann sei er auch als Parteisekretär nicht mehr tragbar. Gorbatschow wollte sich hier also einen zusätzlichen Hebel schaffen, mit dem er unpopuläre Parteifunktionäre aus dem Wege räumen kann. Wie weit ihm das gelingt, wird die Zukunft zeigen. Immerhin hat er es bei den Wahlen zum Volkskongress geschafft, mehr eigenständige Persönlichkeiten zum Zuge kommen zu lassen, als er vor 2 Jahren bei der Parteikonferenz hatte unterbringen können. Bis zu einer wirklichen Demokratie ist der Weg freilich noch weit. Das zeigt sich schon an technischen Kleinigkeiten. Die Wahlen zum obersten Sowjet verzögerten sich, weil die Stimmzettel nicht rechtzeitig ausgedruckt worden waren. Hier fehlt es nicht nur an praktischer Parlamentserfahrung, sondern auch an einem eingespielten Apparat. Dazu noch ein bezeichnendes Beispiel. Ein Delegierter verlangte, dass die Abgeordneten des obersten Sowjets aus der Provinz Garantien für einen rechtzeitigen Transport nach Moskau mit der Bahn oder mit dem Flugzeug erhielten, weil oft die Plätze nicht ausreichen und trickreiche Bürokraten hier außerdem noch eine Gelegenheit wittern könnten, missliebigen Abgeordneten die Reise nach Moskau unmöglich zu machen. Doch damit nicht genug. Wie soll denn wohl der oberste Sowjet rationell arbeiten, wenn es nicht nur keine Fraktionen gibt, sondern auch kaum ein Abgeordneter einen anderen persönlich kennt? Ein einzelner Abgeordneter geht mit seiner Stimme unter, wenn er sich nicht mit Kollegen seines Vertrauens abstimmen kann. Die Regionalkonferenzen, mit denen man sich jetzt beim Volkskongress beholfen hat, haben sich jedenfalls als unzureichend erwiesen. Ein ganz anderes Problem ergibt sich aus dem Zweikammersystem des obersten Sowjets. Die zweite Kammer nämlich soll die verschiedenen Nationalitäten vertreten. Hier genügt es mit Sicherheit nicht, pauschal Vertreter der 15 Unionsrepubliken zu nominieren. Dazu gibt es in jeder einzelnen Unionsrepublik zu viele nationale Minderheiten. Viele davon sind nicht einmal statistisch erfasst. Das liegt an der schlimmen stalinistischen Nationalitätenpolitik, die überall im Lande, von Nagorno-Karabach bis zu den baltischen Republiken, zu offenen Konflikten geführt hat. Viele Fragen sind noch ungelöst. Die Behandlung von Demonstranten, die auch zu dem Demokratisierungsprozess gehören, zeigt die Unsicherheit der Behörden. Niemand kann voraussagen, ob Gorbatschows neuestes Experiment gelingt. Aber dass es einen mutigen und wichtigen Schritt nach vorn darstellt, kann auch niemand bestreiten. Mit einer Stunde Verspätung begann gestern Abend auf dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau die Wahl zum neuen sowjetischen Parlament, dem obersten Sowjet, der künftig ja aus 2 Kammern besteht. Heftige Diskussionen hatte es zuvor über den Wahlmodus gegeben. Vor allem Abgeordnete aus Litauen verlangten, dass jede einzelne Republik selbst über ihre Bewerber für die Nationalitätenkammer bestimmen müsse. Sie drohten gar mit einem Boykott der Wahl, aber Hans-Peter Rieser in Moskau, es haben dann wohl doch alle mitgemacht bei diesem recht aufwendigen und langwierigen Verfahren. Das ist richtig, die Litauer haben ihren Protest zurückgezogen und er war auch, man kann zwar Verständnis dafür haben, dass eine kleine Republik sich überrollt fühlt, aber das Litauer Verfahren war natürlich nicht praktikabel. Der Kompromiss sieht so aus, dass in dem Nationalitäten-Sowjet, in der einen Kammer, eine Quote eingeführt wurde. Jede Republik hat eine bestimmte Zahl von Sitzen in dieser Kammer und hat über die Kandidaten für diese Sitze intern selbst abgestimmt. Dann wurde allerdings im Gesamtkongress über die Listen abgestimmt. Inzwischen liegen die ersten Ergebnisse vor und ein vielleicht besonders interessantes: Boris Jelzin, der sehr engagierte Reformer aus Moskau, ist durchgefallen. Ja, Boris Jelzin ist ein Opfer dieser Quotenregelung geworden. Er war über die Quote hinaus auf der Liste der Russischen Föderation genannt und nominiert worden, hat aber von allen Kandidaten die geringste Stimmenzahl erhalten und die größte Zahl an Gegenstimmen, sodass er sozusagen zwar die Mehrheit des Kongresses hinter sich gebracht hat, aber wegen des schlechten Wahlergebnisses unter die Quotenregelung gefallen ist und nicht in den obersten Sowjet gewählt wurde. Kann man denn zu dieser Stunde schon bilanzieren, wie viele Reformer, wie viele hartnäckige Gegner in diesem neuen obersten Sowjet vertreten sein werden? Nein, das kann man noch nicht bilanzieren. Es sind zwar, die Wahlergebnisse werden seit 2 Stunden verlesen, aber wir haben die Liste noch nicht komplett. Man kann allerdings eins sagen, dass im obersten Sowjet sich die Mehrheitsverhältnisse etwa so darstellen werden wie auch im Volkskongress. Und die Mehrheit dieses Kongresses ist konservativ. Sie ist zwar vielleicht kann man sagen, Anhänger der Perestroika, aber einer restriktiven, konservativen Perestroika. Und das wurde heute Morgen in einer Grundsatzdebatte, die von dem Moskauer Abgeordneten Afanassjew angezettelt worden war, sehr heftig kritisiert. Er sprach sogar von einer willfährigen, schweigenden Mehrheit des Kongresses. Diese Mehrheit würde von Gorbatschow je nach Bedarf manipuliert. Und diese Art von Abstimmungen, die kenne man schon aus den stalinistischen und den Brezhnev-Parlamenten und das bringe nicht weiter. Darüber gab es eine sehr, sehr heftige Debatte. Und es zeigt sich eben, dass zwar die Bevölkerung in der Mehrheit konservativ gewählt hat, dass aber eine starke, sehr progressive Minderheit auf diesem Kongress vorhanden ist, die die Diskussion vorantreibt und die dafür sorgt, dass wirklich eine parlamentarische, offene Diskussion überhaupt stattfindet. Wie geht es weiter auf diesem Kongress? Ja, es wird jetzt, der oberste Sowjet ist jetzt gewählt. Er wird, das wissen wir noch nicht, heute oder morgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Dann wird noch der Ministerpräsident gewählt, der Generalprokurator, also der oberste Ankläger der UdSSR und eine Reihe von anderen Funktionen, die vom Kongress gewählt werden und vom obersten Sowjet. Und wir rechnen damit, dass die Diskussion und die Sitzung des obersten Sowjets bzw. des Kongresses am 1. Juni beendet wird. Die progressiven, ich sage mal linken Abgeordneten, vor allen Dingen die Intellektuellen aus Moskau, haben heute über diese Frage eine Generaldebatte heute Morgen angezettelt und geführt. Und sie haben sich als Minderheit bezeichnet und vor allen Dingen dagegen gewehrt, dass die Mehrheit versucht, ohne Diskussion, ohne wirkliche Auseinandersetzung, einfach als eine Art Abstimmungsmaschinerie zu funktionieren. Das Wichtige daran ist, dass diese Frage wirklich diskutiert wird, dass sie auf den Tisch kommt und dass die Mehrheit sieht, dass sie so sich nicht verhalten kann. Ja, und einer hat Pech gehabt, Boris Jelzin, den Namen, den man inzwischen auch bei uns kennt. Jelzin, der Ungeduldigste unter den Reformern. Ja, Boris Jelzin war einer der Kandidaten auf der Liste der Russischen Föderation für den obersten Sowjet, für die Nationalitätenkammer, die also ein Überhang an Kandidaten über die Quote, und er hat das schlechteste Stimmenergebnis aus diesen Kandidaten bekommen und ist deshalb nicht gewählt. Er hat allerdings, und das ist etwas paradox bei diesem Wahlvorgang, er hat die Mehrheit der Abgeordneten des Kongresses dennoch hinter sich gebracht. Herr Riese, der oberste Sowjet, vielleicht dazu noch eine Erklärung für unsere Hörer. Zwei Kammern, es ist das neue oberste parlamentarische Organ. Was war es bisher und was wird es künftig an mehr sein? Na, es war bisher eine Art Freizeitparlament, das nur zweimal im Jahr für jeweils 2-3 Tage zusammenkam und eigentlich nur vorbereitete Vorlagen einfach abgestimmt hat, meistens mit voller Mehrheit oder allenfalls mit 1 oder 2 Gegenstimmen in den letzten 2 Jahren. Das neue Parlament, der oberste Sowjet, wird ein Parlament sein, was sich erstens mal auf ein demokratisch erworbenes Mandat berufen kann. Und zweitens wird es dort kontroverse Abstimmungen geben und es wird eine Minderheit geben, die immer wieder dafür sorgen wird, dass in diesem Parlament auch politische Diskussionen stattfinden. Das hat sich auf dem Kongress jetzt schon gezeigt und das wird sich trotz der konservativen Mehrheit auch im obersten Sowjet weiter fortsetzen. Zunächst die Übersicht. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder haben sich prinzipiell auf den von Präsident Bush vorgelegten Abrüstungsplan geeinigt. Der frühere Moskauer Parteichef Jelzin, der als radikaler Reformer gilt, wird nun doch dem neuen obersten Sowjet angehören. Die Staats- und Regierungschefs der 16 NATO-Länder haben sich heute prinzipiell auf den von US-Präsident Bush vorgelegten Abrüstungsplan im konventionellen Waffenbereich geeinigt. Wie Regierungssprecher Klein in Bonn mitteilte, spreche der NATO-Gipfel der Initiative von Bush seine prinzipielle Übereinstimmung, die prinzipielle Unterstützung und die prinzipielle Bekräftigung aus. Die einschränkende Formulierung prinzipiell gehe auf Vorbehalte der europäischen Nuklearmächte Großbritannien und Frankreich zurück, fügte Klein erläuternd hinzu. Der amerikanische Präsident hatte heute auf dem Gipfeltreffen der 16 NATO-Staaten in Brüssel den Warschauer Pakt vorgeschlagen, die konventionellen Abrüstungsverhandlungen in Wien zu beschleunigen und schon in 6 bis 12 Monaten ein Abkommen zu schließen. Zugleich regte Bush an, die Zahl aller amerikanischen Streitkräfte in Europa um 10% zu verringern. Dies wären 30.000 Soldaten und damit rund 20% der amerikanischen Kampfeinheiten in Europa. Damit würde nach den Worten von Bush die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion ihre Truppen außerhalb ihres Territoriums in Europa auf jeweils 275.000 Soldaten beschränken. Moskau müsste damit etwa 325.000 Mann abziehen, die USA etwa 30.000 Soldaten. Die Abrüstungsvorschläge von US-Präsident Bush sind in Bonn auf einhellige Zustimmung gestoßen. Bundeskanzler Kohl bezeichnete sie als großartige Initiative und unterstrich, dass sie die Aussicht auf weitere Erfolge bei der Frage der Rüstungskontrolle eröffneten. Der SPD-Vorsitzende Vogel sagte, es habe politische Signalwirkung, dass der amerikanische Präsident mit seinen Vorschlägen die Initiative bei der Abrüstung wieder an sich bringe. Der stellvertretende CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Rühe sprach von einem mutigen Abrüstungsvorschlag, der den Westen in die Offensive bringe und die Unterstützung aller Europäer verdiene. Und die stellvertretende FDP-Vorsitzende Adam Schwetzer betonte, den Wiener Verhandlungen über konventionelle Stabilität sei ein neuer Impuls gegeben worden. Der frühere Moskauer Parteichef Jelzin, der als radikaler Reformer gilt, wird nun doch dem neuen obersten Sowjet der UdSSR angehören. Die Nachwahl in das sowjetische Parlament durch den Kongress der Volksdeputierten war möglich geworden, weil ein sibirischer Abgeordneter zugunsten Jelzins verzichtet hatte. Die Mandatsverzicht war eine lange Debatte in dem Gremium vorausgegangen. Bei der Wahl der 542 Parlamentsabgeordneten am Samstag hatte Jelzin nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Auf zahlreichen Veranstaltungen und Kundgebungen hatten seither Tausende von Sowjetbürgern die von der konservativen Mehrheit des Volksdeputiertenkongresses herbeigeführte Wahlentscheidung kritisiert. Bundesregierung und Berliner Senat haben das Bestreben der DDR, Sonderbeziehungen zum Westteil der Stadt aufzubauen, zurückgewiesen. Regierungssprecher Schmüding sagte am Nachmittag vor Journalisten in Bonn, die in einem heute bekannt gewordenen Papier, das die kommunistische SED den Berliner Sozialdemokraten im Rahmen ihrer regelmäßigen Gespräche überreicht hatte, enthaltenen Vorschläge über separate Beziehungen zwischen beiden Teilen der Stadt, liefen darauf hinaus, dass Statusfragen im Sinne der DDR geregelt würden. Hans-Peter Probst berichtete. Der Kongress der Volksdeputierten in Moskau, meine Damen und Herren, dieser Kongress sorgt weiter für Spannung. Faszinierend muss es auch für viele Sowjetbürger sein, mit welcher Leidenschaft einzelne Redner dort ihre Standpunkte vertreten, Kritik formulieren, an Autoritäten kratzen. Übrigens, das sowjetische Fernsehen ist bei diesen Aussprachen live dabei. Schönfärberische Bildschnitte sind damit nicht möglich. Heute stand die Wahl des stellvertretenden Staatspräsidenten auf der Tagesordnung. Gewählt wurde ein Vertrauensmann Gorbatschows, der 59-jährige Anatoli Lukianow. Und noch eine wichtige Personalie. Boris Jelzin, von vielen Parteirebell genannt, er schaffte doch noch den Sprung in den neuen obersten Sowjet. Vom Deputiertenkongress in Moskau, der Tagesbericht von Johannes Grotzki. Ein Abgeordneter der Russischen Föderation, der zusammen mit Jelzin auf derselben Liste für das Parlament kandidierte, im Gegensatz zu Jelzin aber gewählt worden war, bot seinen Rücktritt an. Stattdessen sollte Jelzin für ihn in das Parlament nachrücken. Gorbatschow unterstützte diese Idee, provozierte damit jedoch eine Rechtsdebatte. Denn dieser Fall ist im sowjetischen Wahlgesetz nicht vorgesehen. Rechtlich spricht zwar nichts gegen den freiwilligen Rücktritt eines Abgeordneten, doch darf daran keine Bedingung für das Nachrücken einer bestimmten Person gebunden sein. Ein politischer Gegner Jelzins und Vordenker der neuen Präsidialstruktur im Land, der Publizist Borolatsky, wies jedoch auf die politische Dimension des Falles Jelzin hin. Er sei zwar oft mit Jelzin nicht einer Meinung, so sagte er, aber man könne das Votum von 5,5 Millionen Moskauer Bürgern für Jelzin nicht übergehen. Der Volkskongress, laut Verfassung das oberste Organ im Land, entschied sich für ein zweistufiges Abstimmungsverfahren, akzeptierte den angebotenen Rücktritt des einen Abgeordneten und stimmte dann dem Nachrückverfahren zugunsten von Jelzin zu. Damit ist der ehemalige Moskauer Stadtparteichef, für den auch am Wochenende Zehntausende in Moskau demonstriert hatten, doch noch in den obersten Sowjet, das Parlament, eingezogen. Zuvor hatte Gorbatschow nach einer stürmischen Personaldebatte seinen langjährigen politischen Weggenossen Anatoli Lukianow für das Amt des stellvertretenden Staatspräsidenten durchsetzen können. Kritiker hatten dem Gorbatschow-Vize vorgeworfen, sich nicht korrekt im Rechtsbereich engagiert zu haben. Möglicherweise, so wurde angedeutet, habe Lukianow auch solche Stellen gedeckt, die ihrerseits Strafermittlungsverfahren in politisch brisanten Bereichen abzublocken versuchten. Lukianow wurde von den nominell 2250 Abgeordneten dann mit 179 Gegenstimmen und 137 Enthaltungen gewählt. Der neue Vizepräsident der Sowjetunion hatte zusammen mit Gorbatschow Rechtswissenschaften studiert. Nahezu 20 Jahre arbeitete er im Apparat des Ministerrates und des Staatspräsidiums. Seit Herbst vergangenen Jahres ist er Kandidat des Politbüros. Angriffe auf haarsträubende Zustände im Rechtswesen und im Staatspräsidium wies Lukjanow mit dem Hinweis zurück, dass er erst seit kurzem an verantwortlicher Stelle dort selbst mitentscheiden konnte. Seither seien alle Staatsanwälte auf Unionsebene und die Hälfte aller Staatsanwälte auf regionaler Ebene abgelöst worden. Außerdem habe man als Konsequenz bereits ein Viertel aller Mitarbeiter im Apparat der Staatsführung entlassen. Wie inzwischen üblich, ist es dem Kongress nicht gelungen, auch nur annähernd die übrige Tagesordnung einzuhalten. Der Rechenschaftsbericht von Gorbatschow wurde auf den nächsten Tag verschoben. Stattdessen forderten die Delegierten eine Grundsatzaussprache, in der sie etliche Anträge für die Geschäftsordnung einbrachten. Dabei meldete sich noch einmal der parteilose Abgeordnete Obolensky zu Wort, der sich erfolglos um eine Gegenkandidatur zu Gorbatschow beworben hatte. Er bemängelte, dass bei der stenografischen Mitschrift der Reden seine kritischen Anmerkungen ausgelassen seien. Ferner beantragte er, dass künftig aus der sowjetischen Verfassung Artikel 6 gestrichen werden soll. Dieser Artikel sagt, dass die Kommunistische Partei die, so wörtlich, führende und lenkende Kraft der sowjetischen Gesellschaft ist. Dass es kein Jubelgipfel werden würde, obwohl die Allianz ihr 40-jähriges Bestehen feiert, war angesichts der im Bündnis umstrittenen Frage einer sogenannten Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen klar. Die Vorschläge des amerikanischen Präsidenten beheben diesen Streit nun zwar auch nicht, aber in Brüssel spricht man bereits von größeren Einigungschancen. Wir berichten in dieser Sendung vom NATO-Gipfel und über das, was George Bush dem Osten vorgeschlagen hat, dazu ein Interview mit dem Bundeskanzler. Die weiteren Themen: Fortsetzung des Volksdeputiertenkongresses in Moskau, Diskussion über ein SED-Papier zur Entwicklung der Beziehungen zu West-Berlin, SED will Parteibücher der Mitglieder austauschen, Bundesforschungsminister Riesenhuber beendete einen DDR-Besuch, erste Ost-West-Umweltministerkonferenz in der CSSR, die Sitzung des ungarischen ZK wird uns beschäftigen und schließlich die Presseschau. An diesem Montag also keine Börse, denn in den USA ist heute ein Feiertag. Wir kommen zum NATO-Gipfel in Brüssel. Wenn auch alle 16 Teilnehmerstaaten Bushs Ankündigungen befürworteten, der Streit um die Kurzstreckenraketen ist damit nicht ausgeräumt. Großbritannien will keine dritte Nulllösung, Bonn und Washington streiten über den Zeitpunkt für Verhandlungen über diese Systeme. Aus Brüssel berichtet zunächst Hans-Peter Probst. Dem amerikanischen Präsidenten George Bush ist auf dem Jubiläumsgipfel der 16 NATO-Staaten in Brüssel eine Überraschungskuh gelungen. Er präsentierte in der ersten Arbeitssitzung der Konferenz ein Abrüstungspaket mit den bislang umfassendsten Vorschlägen des Westens auf dem Gebiet der konventionellen Rüstung. Diese Initiative des amerikanischen Präsidenten sieht gleiche Obergrenzen für Truppenstärken und Waffensysteme beider Blöcke vor. Von Panzern über gepanzerte Truppentransporte bis zur Artillerie. Erstmals hat der Westen in dieses Angebot auch landstationierte Kampfflugzeuge einbezogen. Die von Bush genannten Zahlen: bei Panzern 20.000 für jede Seite, bei gepanzerten Transportern 28.000, Artillerie zwischen 16.500 bis 24.000. Bei Kampfflugzeugen und Hubschraubern sollen beide Seiten auf ein Niveau reduzieren, das um 15% unter dem gegenwärtigen NATO-Stand liegt. Dieser beträgt bei Kampfflugzeugen rund 4.000 gegenüber 8.250 des Warschauer Pakts. Das gesamte von diesen Vorschlägen betroffene Kriegsmaterial soll nicht nur abgezogen, sondern vernichtet werden. Die USA bieten ferner an, ihre in Amerika selbst stationierten Kampftruppen um 20% abzubauen, um so zu einheitlichen Obergrenzen mit der Sowjetunion für Truppen zu kommen, die außerhalb der eigenen Staatsgrenzen zwischen Atlantik und Ural stationiert sind. Die maximale Stärke dieser Streitkräfte soll bei 275.000 Mann liegen. Für die Sowjetunion würde dies nach westlichen Schätzungen bedeuten, dass sie über 300.000 Soldaten aus den osteuropäischen Ländern abziehen müsste. Der letzte Vorschlag aus dem Bush-Paket steht in engem Zusammenhang mit der großen Streitfrage innerhalb der NATO, der Modernisierung der Kurzstreckenraketen. Bush stellte die Frage, warum, wie von Moskau zuletzt als Termin genannt, ein erfolgreicher Abschluss der Wiener Konferenz und die Verwirklichung eines Abkommens über konventionelle Abrüstung bis 1997 dauern müsste. Warum, so die Frage des Präsidenten weiter, sollte ein Verhandlungsabschluss nicht innerhalb von 6 bis 12 Monaten und die Umsetzung innerhalb von 2 Jahren, also bis 1992, möglich sein? Alle, so Regierungssprecher Klein, hätten diese Bush-Initiative begrüßt. Ich sage Ihnen die drei englischen Begriffe, die dann der Generalsekretär in den zusammengefasst hat mit den Worten Agreement in Principle, Support in Principle, Endorsement in Principle. Und außerdem wurde festgestellt, die zeitliche Dringlichkeit für die Verwirklichung dieser Initiative und das Ziel, sie so rasch wie möglich in Wien auf den Tisch zu bringen. Während Präsident Bush mit seinem Vorschlag die lange geforderte politische Initiative im Abrüstungsdialog mit dem Osten ergriffen hat und das Thema Kurzstreckenraketengeschick umging, bezog Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, klar Stellung, und zwar ihre altbekannte. Die atomaren Kurzstreckenwaffen seien von lebenswichtiger Bedeutung für die Politik der Abschreckung und die Strategie der flexiblen Antwort. Eine dritte Nulllösung sei ausgeschlossen, zumal die Sowjetunion ihre Kurzstreckenraketen schon modernisiert habe. Ihre Warnung vor den großen Risiken, die in dem langen Zeitraum zwischen einem Vertragsabschluss über konventionelle Abrüstung und der Implementierung liegen, nahm Bush mit seinen Zeitvorschlägen den Wind aus den Segeln. Das Reizthema Lance-Modernisierung aber beschäftigt die Konferenz weiter. Die heute früh auf Vorschlag von NATO-Generalsekretär Wörner eingesetzte Arbeitsgruppe auf Beamtenebene erstattete am Nachmittag den Staats- und Regierungschefs Bericht und übergab den Auftrag dann, nach einer Anregung vom Bundeskanzler Kohl, an die Außenminister. Die Erfolgsaussichten wollte Minister Klein nicht kommentieren. Doch kommt der von Präsident Bush gesetzte neue Zeitrahmen den Vorstellungen der Bundesregierung entgegen. Minister Klein. Einen besonderen Wert der Bush-Initiative darin, dass er diese beiden Faktoren, die ja voneinander abhängen, ein Stück näher zusammengebracht hat, den Zeitfaktor und die Kondition.